Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Matrabhutam, Shri Matrabhutam, Shri Matrabhutam, Shri Matrabhutam, Shri Matam Prati Chintaye Suhi Matribhutam Treshvaram Matam Prati Chintaye Suhi Kuntala Vasametam Matribhutam Treshvaram Matam Prati Chintaye Suhi Kuntalam Vasametam Matrabhutam. Die beiden letzten Hörbeispiele präsentierten die südindischen Sängerinnen Sudha Raghunathan mit einer Präsentation von Papanasam Sivanas Verutam Kavavava aus dem Jahre 2004. Die Aufnahme ist dokumentiert auf der Doppel-DVD The Concert, erschienen beim Label Amutam. Und die südindische Nachwuchssängerin Kiranavali Vidyasankar, die in Chennai am 26. Dezember 2005 auftrat, in Begleitung des Violinisten Padma Shankar und Erode K.S. Nagarajan auf dem Ridangam. Lange Zeit waren in Indien Tanz, Theater und Musik voneinander nicht zu trennen. Der Terminus Bharata geht auf Bhava, den Ausdruck, Raga, den Reim, die Melodie und Tala, den Rhythmus zurück. Das indische Drama, wie es von Bharatamul im Natyasastra um 200 vor Christus beschrieben wurde, hat sich bis ins 4. Jahrhundert erhalten. Das Natyasastra war ein erster Versuch im Sinne einer technischen Anleitung für eine systematische Herangehensweise an die Künste und weniger ein musik- und theaterwissenschaftliches Betrachten. Das Wissen wird noch heute angewandt. So beginnt in Indien eine Aufführung mit einem Gebetslied, Nandi. Während zunächst das Wissen um die traditionelle Struktur und stilistischen Merkmale vom Lehrer auf den Schüler mündlich überliefert wurden, tauchte im 10. Jahrhundert eine erste Kodifizierung auf. Es war die Abhandlung von Matanga, das Brihadeshi, mit Ansätzen einer Standardisierung von Raga-Aufführungen. Matanga beschreibt einen Raga als eine generalisierte Form der melodischen Praxis mit einer präzisen Reihe von Regeln, um die Melodie zu entwickeln. Die Verwendung der Noten, der Swaras in der aufsteigenden und absteigenden Skala und die Phrasierung, Gamaka, in der mikrotonalen Ausprägung geben einen Handlungsrahmen vor. In ihm kann die Komposition und Improvisation in zahllosen Variationen ausgeführt werden. Eine Mehrstimmigkeit, die Polyphonie der westlichen Klassik, kennt ein Raga nicht. Akkorde werden gänzlich nicht gespielt. Bis ins 12., 13. Jahrhundert und vor den Zeiten der Islamisierung Nordindiens durch die Mogulherrschaft war die indisch-klassische Musik von vielen Musiktheorien bestimmt. Eines der wichtigsten Werke ist Naradas Sangita Makaranda um 1100, eines der frühesten Werke mit ähnlichen Systemtheorien, wie sie sich in der Hindustani-Musik wiederfinden. Die Hindustani-Musik versuchte sich ab dem 14. Jahrhundert unter der Herrschaft der islamischen Eroberer gegenüber dem persischen Einfluss zu behaupten. An den Höfen der neuen Herrscher entstanden sogar neue Formen wie der Gesangsstil Khayal von Amir Khusra. Der Süden Indiens war von dem Mogulreich unberührt geblieben und konnte sich als die ältere, erdige mit melodiösen und rhythmischen Variationen durchkomponierte Form erhalten. Während sich die Rhythmik in der westlichen Klassik durch eine musikalische Taktgebung, durch die Anzahl von Schlägen, den Beats pro Minute, ergänzt durch Phrasierungs- und Intonationsangaben der Melodieführung unterordnet, wirkt die indische Klassik wesentlich perkussiver. Die Schlaginstrumente werden gleichberechtigt zu den musikalischen Hauptakteuren, den Solisten, geführt. Die Rhythmik, das System der Talas, ist für den Hörer ständig gegenwärtig. Der Perkussionist wie auch der Solist besitzen in einem hohen Maße eine rhythmische Freiheit, Rubata. Die Geschwindigkeit wird immer von dem Solisten vorgegeben, während die Begleitinstrumente, insbesondere die Drohnen wie die Tampura, einen konstanten Beat durchhalten. Die Bedeutung des rhythmischen Systems, bestehend aus Tala, Jati und Nadai, Gati und die unterschiedlichsten Perkussionsinstrumente, würden den Rahmen dieser Sendung sprengen. Wir werden uns diesem Thema ausführlich und in einer eigenen Senderei widmen. Im nächsten Hörbeispiel kann uns das Mridangam zumindest schon heute einen Eindruck als das führende Perkussionsinstrument der südindischen Klassik geben. Im Westen ist die Tabla der bekannteste Exportschlager der nordindischen Klassik. Es wird gespielt von keinem geringeren als Vidwan Umayalapuram Kasivaraman. Er ist seit 1938 auf den Bühnen präsent und hat seitdem die Techniken des Mridangam-Spiels immer weiterentwickelt. Er begleitet den Vokalisten Sri Samanguti Srinivasa Iyer, im Weiteren unterstützen gesanglich Sri V. Subramaniam und Sri Palani Ramachandran und Sri Kadayanallur K.S. Venkataraman. Die Violine, typisch für die südindische Musik, ist ein weiteres Begleitinstrument, gespielt von Sri Nagai Mulyadharan. Thank you. Thank you. Bhagavatam-Spiel von Vidman Umyalapuram Kasivaraman als Begleitung des Vokalisten Sri Simanguti Srinivasa Iyer. Es ist eine Live-Aufnahme aus dem Jahre 1996 beim Rasiki Ranchani Sabha. In der karnatischen, südindischen Musik werden die Ragas in zwei Gruppen klassifiziert, den Janaka-Ragas und Janya-Ragas. Ähnlich wie in der Hindustani-Musik leiten sich die Janyas aus den Hauptragas, den Janakas, ab. Das Gruppierungsschema der Janyas wird als Kathapayadi-Satra bezeichnet. Es organisiert die sogenannten Melakartha-Ragas. Die Melakartha-Ragas sind, so würde man es in der nordindischen Klassik verstehen, immer vollständige Ragas, Sampurna. Alle sieben Noten werden in der aufsteigenden Aruanam und absteigenden Form Avaruanam gespielt. Mit den sieben Grundnoten Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni und als achte Note, das um ein Oktav höher liegende Sa, können 12 Variationen gebildet werden. Insgesamt stehen den südindischen Musikern 72 Ragams als Grundformen zur Auswahl. Dagegen bildet die Hindustani-Musik Kombinationen aufsteigender und absteigender Skalen ab, die unterschiedlichste Kombinationen der Notenordnung der Swaras darstellen, von 5, 6 bis zu den 7 Notenskalen. Die aufsteigenden wie absteigenden Skalen können in der nordindischen Klassik nahezu frei aus diesen drei Skalenlängen kombiniert werden. Dabei wollen wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass der tonale Raum der sieben Hauptnoten nach unserem westlichen Verständnis nur als Orientierungsgröße verstanden werden kann. Jeden der Haupttöne können in einer temperierten Stimmung 3 bis 4, im Einzelfall bis zu 6 Mikrotönen zugeordnet werden. Sie werden nach einem bestimmten Regelwerk verwendet. In der nordindischen Klassik, größtenteils nach dem weit verbreiteten Tat-System von Bhaktande, in Südindien in der Ordnungsstruktur der Melakartha-Ragas mit 72 Ragams. Eine Besonderheit in der karnatischen Musik liegt darin, im Gegensatz zur nordindischen Klassik, eine festgelegte Form, eine Komposition, die nicht auf einer Raga-Form basiert, mit dem Modus eines Ragas zusammenzuführen. Den Begriff Modus kennen wir im Westen, im Jazz, in der Gitarrenstimmung irischer Musik und bereits aus den Kirchentonarten, in der europäischen Musik des 12. und 13. Jahrhunderts. Es ist ein Sechserschemata aus langen und kurzen Noten als Basis einer modal-rhythmischen Komposition. Die großartigen Kompositionen von Jayadeva, 12. Jahrhundert, Purandara Dasa, 1484 bis 1564, Kshetrajna, 17. Jahrhundert, finden sich noch heute in ihren einfachen Formen, den Swaravallis und Alankaras wieder, Übungen der Skalen und Grundrhythmiken, und die Getams und Bhajans, simple melodische Kompositionen mit einfachen Rhythmiken und Lyriken im Sinne der Volkslieder, bis zu der modernen Form, den Kritis. Der Kriti wurde von dem großen Komponisten Thirgaraja 1767 bis 1847 perfektioniert.